Titelgebend für meinen Vortrag heute Abend ist ein Zitat aus dem Lied Roter Wedding, das Hans Eisler und Erich Weinert Ende der 20er Jahre für Agitprop-Veranstaltungen geschrieben haben. Und dieser Song wurde in der letzten Phase der Weimarer Republik auch zu einem Kampflied des Rotfrontkämpferbundes. Und die ursprünglich letzte Strophe, die Erich Weinert geschrieben hatte, habe ich hier hinten an die Wand geworfen. Also sie lautet links, links, links, wir ziehen den Vorhang auf, links, links, links, links, nun nimmt das Spiel seinen Lauf, die Republik ist ein schöner Palast, doch sie steht auf einem dicken Morast von Dummheit und Reaktion. Wir rücken an und wir misten aus, wir bauen uns ein neues Haus, die deutsche Sowjetunion. Also man merkt dem Text an, das ist so für auch für ein gewisses Spektakel geschrieben. Heutzutage ist eine Fassung bekannter, die Ernst Busch, der das Stück auch schon während der Weimarer Republik gesungen hat, die Ernst Busch nach dem Zweiten Weltkrieg gesungen hat. Und in dieser Fassung geht die letzte Strophe so: Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt, und schlug auch der Feind unsere Besten tot. Der Wedding kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Und ich war darauf vorbereitet, dass jetzt jemand sagt, das würde ich gerne mal hören. Warte, wir müssen schnell einschalten. Ah, okay. Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt, und schlug auch der Feind unsere Besten tot. Der Wedding kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Roter Wedding, grüß euch, Genossen, halten die Fäuste bereit. Wir können rausgehen, ne? Halten die Rote Reihen geschlossen. Okay, also dies als Beweis, und das ist tatsächlich die Version, die man, daher habe ich sie auch, die man findet, wenn man bei YouTube den Roten Wedding eingibt und YouTube suchen lässt. Ich habe zum ersten Mal von dieser Version gehört im Zusammenhang mit einer Geschichte, die sich da ging es um Ereignisse in der Hamburger Hafenstraße in den 90er Jahren. Da gab es nämlich irgendjemanden, der sich der Tradition der Arbeiterbewegung verbunden fühlte und hat oben von den Häusern mit riesigen Lautsprechern diese Version durch die Straßen tönen lassen. Und unten standen eben auch eine Menge autonomer Linker. Und plötzlich sagten einige: Sag mal, was hören wir da eigentlich? Ich habe gerade eben den Deutschen gehört. Was ist das für ein Lied? Ja, also das war der Zusammenhang. Und man könnte jetzt sagen, ja, es werden immer mal blöde Sachen gesagt, unglückliche Formulierungen, ist irgendwie ein Missverständnis. Und tatsächlich will ich durch diesen Vortrag heute Abend nicht den Eindruck erwecken, dass in den 20er und frühen 30er Jahren, also der Zeit vor 1933, nun Deutschland den Deutschen eine der gängigsten Formulierungen gewesen wäre, die Kommunistinnen und Kommunisten so von sich gegeben hätten. Dazu war so eine Aussage viel zu sehr von rechts besetzt. Allerdings, und damit bin ich dann auch gleich beim ersten Aspekt meines Vortrags, allerdings war es völlig üblich, solche Slogans zu propagieren wie China den Chinesen. Und daran merkt man genau, wo das Problem, also eins der Probleme liegen könnte. Denn am offensten wurde von Seiten der kommunistischen Linken der Nationalismus oder auch die nationale Befreiung im Zusammenhang mit dem Antiimperialismus propagiert. Der Antiimperialismus hat sich in Reaktion oder während des Ersten Weltkriegs radikalisiert. Das heißt, die sozialistische Linke war immer gegen Krieg und Imperialismus. Aber diese Einheit, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, zerbrach ja mit Beginn des Ersten Weltkrieges. unter anderem dadurch, dass die Mehrheit der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien für ihr Vaterland in den Krieg zog und die deutsche SPD für die Kriegskredite stimmte. Und auf der anderen Seite passierte während des Ersten Weltkrieges etwas, worauf zumindest die Fraktion, die viel stärker noch gegen Krieg und Imperialismus sich engagieren wollte, worauf sie stolz sein konnte. Es kam zur Revolution in Russland und Wladimir Lenin suchte in der Endphase des Krieges nach weiteren Bündnispartnern außerhalb Europas und fand sie außer in den europäischen Rätebewegungen, in den nationalen Bewegungen der heute sogenannten Dritten Welt. Und das wurde auch gleich schriftlich festgehalten. Wenige Jahre später, auf dem zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale 1920, wurden Thesen zur nationalen und kolonialen Frage verabschiedet, die Lenin vorab formuliert hatte. Und der Text von Lenin wurde weitgehend 1:1 übernommen. Darin hat Lenin gefordert, dass in Zukunft zwischen, oder nicht nur in Zukunft, sondern generell zwischen unterdrückten, abhängigen, nicht gleichberechtigten auf der einen Seite und unterdrückenden, ausbeutenden, vollberechtigten Nationen auf der anderen Seite klar zu unterscheiden sei. Und die kommunistischen Parteien, wie es etwas umständlich in der deutschen Fassung dieses Beschlusses hieß, sollten eine Politik der Verwirklichung des engsten Bündnisses aller nationalen und kolonialen Freiheitsbewegungen mit Russland betreiben, wobei die Formen dieses Bündnisses von der Entwicklungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem Proletariat jedes Landes oder der revolutionären Freiheitsbewegung in den zurückgebliebenen Ländern und unter den rückständigen Nationalitäten bestimmt werden. Also in etwas einfacher Sprache ausgedrückt, die kommunistische Internationale sollte nicht darauf drängen, dass diese Bewegungen sozialistische oder kommunistische Ziele verfolgen, sondern allein, dass sie für ihre nationale Befreiung kämpfen würden, machte sie schon attraktiv als Bündnispartner. Denn das war zumindest der Konsens, der auch sehr, relativ einfach zu mitteln war, man hatte ja einen gemeinsamen Feind und das war der Imperialismus. Also die kämpften von ihrer Position aus gegen den Imperialismus und die kommunistischen Bewegungen kämpften auch gegen den Imperialismus. Diese Position hielt sich fast unhinterfragt die ganzen 20er und Anfang der 30er Jahre durch. Unter der Überschrift unterdrückte nationale Minderheiten behauptete die Tageszeitung der KPD, die Rote Fahne, im März 1926, dass nationale Befreiungsbewegungen, Zitat, objektiv stets proletarische Interessen verfechten würden. Denn letztendlich würde ihnen der Verrat ihrer Bourgeoisie an der nationalen Sache offenbar werden. Und in diesem Artikel reagierte die Rote Fahne bereits auf einen offensichtlichen Widerspruch, nämlich den Widerspruch, dass so nationale Bewegungen überall in der Welt nicht nur vom Proletariat, vom dortigen Proletariat oder von den Ausgebeuteten getragen werden, sondern sehr häufig von der herrschenden Klasse mitgetragen wurden, wenn nicht sogar wesentlich unterstützt wurden. Und deswegen stellte dieser Beitrag unterdrückte nationale Minderheiten noch mal ganz grundsätzlich fest, Zitat, die Arbeiterschaft darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass auch imperialistische Mächte diese Bewegung zu ihren Zwecken zu missbrauchen versuchen und unter Umständen unterstützen. Also sowohl die herrschende Klasse machte das nicht fragwürdig und noch nicht mal imperialistische Mächte in irgendeinem Hintergrund. Und ich habe gesagt, dieser Artikel ist von 1926. Zu dieser Zeit, Mitte der 20er Jahre, war es in der Kommunistischen Internationale üblich geworden, den berühmten Slogan aus dem Kommunistischen Manifest, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, folgendermaßen zu erweitern, Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Und das war quasi Lenin auf eine kurze Formel gebracht. Und jetzt werde ich an zwei Beispielen zeigen, wann diese Position das erste Mal in der Realpolitik zumindest Blutzoll gefordert hat und es Gelegenheit gegeben hätte, diese Position oder diesen Glauben zu hinterfragen. In China unterstützte die Kommentaren nicht nur die 1921 gegründete Kommunistische Partei Chinas, sondern auch die bürgerlich-nationale Kuomintang, weil die am ehesten in der Lage zu sein schienen, die britische Vorherrschaft militärisch zu besiegen. Die Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas waren aufgerufen, zugleich der Kuomintang beizutreten. 1925 kündigte die Rote Fahne eine Veranstaltung mit Ruth Fischer, Ernst Thälmann und Chen Ting-Ku unter der Überschrift China den Chinesen an. Und in einem anderen Beitrag berichtete ein chinesischer Genosse über Shanghai, Zitat, Shanghai gehört also nicht den Chinesen, sondern den Imperialisten. Nicht durch Krieg, nicht aufgrund von Verträgen sind sie zur Macht gelangt, sondern Stückchen für Stückchen haben sie sich von Shanghai geraubt und einen Staat innerhalb der Stadt gebildet. Im Februar 1927 organisierten die Gewerkschaften in Shanghai einen Arbeiteraufstand und hofften auf die Unterstützung der Kuomintang, die quasi vor der Stadt versammelt hatte. Nachdem die Truppen der Kuomintang Shanghai zwei Monate später eingenommen hatten, veranstaltete Chiang Kai-shek, also der Führer der Kuomintang, am 12. April 1927 in der ganzen Stadt Shanghai ein groß angelegtes Massaker unter den Kommunisten und militanten Arbeitern. Die Kommunistische Partei Chinas und die Gewerkschaften wurden hinweggefegt. Das war ein Zitat aus der Geschichte von IHK über die russische Revolution, also einem der besten Kenner der Geschichte des Kommunismus. Man könnte jetzt mit etwas zynischer Ironie sagen, ja, das kommt dabei raus, jetzt gehörte also Shanghai den Chinesen. Aber das war eben nicht damit identisch, dass Shanghai der Arbeiterklasse gehören würde. Es gab, habe ich gesagt, relativ wenig Kritik an dieser Auffassung, aber es gab Kritik unter anderem von Arthur Rosenberg, einem relativ prominenten Mitglied der KPD, heute vor allem als Historiker bekannt, der aus genau diesem Grund unter anderem die Partei verließ. Und in der üblichen gehässigen Art hat er seine Austrittserklärung im sozialdemokratischen Vorwärts veröffentlicht und darin nannte er die kommunistische Niederlage in China und die Unterordnung der verschiedenen kommunistischen Parteien unter die Moskauer Politik als Grund. Er hat seine Kritik auch nochmal wiederholt. Und zwar in seiner Geschichte des Bolschewismus, die er in den 30er Jahren geschrieben hat. Da heißt es nochmal ganz deutlich, 1927 fand die China-Politik Stalins ein klägliches Ende. Alles, was man an Autorität und Erfolgen in Asien errungen hatte, war verloren. Die Sympathie der chinesischen Nationalpartei für Sowjetrussland hatte sich in erbitterte Feindschaft verwandelt. Am Ende waren die Massen geschlagen und die bürgerliche Tendenz in der Kuomintang triumphierte. Was Rosenberg damit auch nochmal kurz Revue passieren lässt, ist, dass die Hoffnung war, man könnte die Kuomintang quasi nach links steuern durch diese kommunistische Unterwanderung oder durch diese kommunistische Beeinflussung. Und ich habe gesagt, die Kritik war selten und führte auch nicht dazu, dass die kommunistischen Parteien die Überzeugung aufgaben, dass die nationale und die soziale Befreiung letztlich auf das Gleiche hinauslaufen würden. Das wurde noch einmal sehr drastisch deutlich in dem zweiten Parteiprogramm, das die KPD 1930 veröffentlichte, also das zweite Parteiprogramm seit der Gründung. Dieses Programm hatte den Titel Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Aber auf dieses Programm werde ich noch zurückkommen. Opfer dieser Politik waren natürlich keine Leute in Moskau und auch keine Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands, sondern es waren in diesem Fall die Chinesen, die Mitglieder der chinesischen Kommunistischen Partei. Und zwei Jahre später waren die Opfer wieder nicht in Moskau oder in Westeuropa zu finden, sondern sie waren in Palästina. Auch im britischen Mandatsgebiet Palästina hatte die Kommunistische Partei, also in dem Fall die Kommunistische Partei Palästinas, die von Jüdinnen und Juden gegründet worden war, aber Ende der 20er Jahre bereits mehrere arabische Mitglieder hatte und dieses Bündnis auch haben wollte von jüdischen und arabischen Mitgliedern. Diese Partei hatte die ganze Zeit über, während der ganzen 20er Jahre, das Bündnis mit der arabischen Nationalbewegung gesucht. Josef Berger, eines der führenden Mitglieder der KP Palästina, schrieb darüber in seinen Lebenserinnerungen, der Nationalismus der Bevölkerung in den Kolonien sollte gefördert und als Waffe gegen den Imperialismus genutzt werden. Die Bevölkerung in den Kolonien könnte später mit dem Anwachsen des Proletariats und des politischen Lebens von ihm entwöhnt werden. Ja, ich habe es im Original, also ich habe es selbst übersetzt, das ist, was an der Wand zu lesen ist, ist das Original. Woran zeigte sich, dass diese Politik nicht auch unbedingt auf das hinauslief, was sich die Kommunistische Partei Palästinas gewünscht hatte? Es kam im Spätsommer 1929 im ganzen Mandatsgebiet Palästina zu pogromartigen Ausschreitungen, in deren Verlauf 133 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. 116 Araberinnen und Araber wurden getötet, in den meisten Fällen vom Militär oder der Polizei. Es wird in der historischen Forschung bis heute über die Ursachen dieser Ausschreitungen diskutiert. In ihrer Geschichte Palästinas vor 1948 schreibt Gudrun Krämer, die Gewalt sei durch ein Gerücht ausgelöst worden, dass Juden mehrere Araber umgebracht hätten und planen würden, die Al-Aqsa-Moschee anzugreifen. Es gibt allerdings auch Hinweise, dass die Gewalt schon längere Zeit geplant gewesen war. So hatten wie Tom Segev in seiner Geschichte Palästinas vor der israelischen Staatsgründung ausführt, christliche Bewohnerinnen und Bewohner vor den Unruhen ihre Häuser mit einem Kreuz gekennzeichnet, um sich zu schützen. Und kurz vor dem Ausbruch der Gewalt war ein Flugblatt der arabischen Studenten Jerusalems auf den Straßen verteilt worden, in dem es hieß: Vergesst nicht, dass der Jude euer starker Feind und von alters her der Feind eurer Ahnen ist. Er, der Jude, will euch nun abschlachten, wie er es gestern getan. Seid euch bewusst, dass der beste Weg, euch selbst und euer Vaterland aus dem Würgegriff des fremden Eindringlings und gierigen Juden zu retten, darin besteht, dass ihr ihn boykottiert. Die Gewalt richtete sich nicht nur gegen die zionistische Besiedlung. In Hebron und Safed waren vor allem orthodoxe Jüdinnen und Juden, deren Gemeinden schon lange vor der zionistischen Besiedlung bestanden hatten, Ziel dieser Angriffe, die unter Parolen wie Schlachte die Juden geführt wurden. Für die jüdischen Mitglieder der KP Palästina waren die Ereignisse in doppelter Hinsicht ein Schock, denn einerseits sahen sie, dass ihre Politik, ein Bündnis hinzukriegen mit den arabischen Mitgliedern und etwas Gemeinsames zu schaffen, nicht funktionierte, und zum anderen waren sie ganz direkt selbst den Angriffen ausgesetzt und mussten sich verteidigen. Und einige von ihnen suchten Schutz bei der Haganah. Der eben schon erwähnte Josef Berger beschrieb in der internationalen Pressekorrespondenz das Ausmaß der Gewalt mit den eindrücklichen Worten: Die fanatischen Massen mohammedanischer Bauern hätten sengen und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, Synagogen und Schulen angegriffen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Und die Kommentaren? Die Kommentaren forderte wenig später diese Gewalt als den Beginn einer arabischen Aufstandsbewegung zu sehen. Von Josef Bergers Beschreibung der Gewalt fand sich in der Tageszeitung der KPD kein Wort. Vielmehr erschien die Rote Fahne am 28. August 1929 mit dem Beitrag "Der Araberaufstand wächst" auf der ersten Seite. Der Beitrag begrüßte die Angriffe von Teilen der arabischen Bevölkerung auf, wie die Rote Fahne selbst schrieb, die jüdische Bevölkerung. In dem ganzen Bericht wurde nicht einmal erwogen, ob die Gewalt Ausdruck von Judenfeindschaft sein könnte. Und dieser Artikel fasste die grundsätzliche Position der KPD zusammen. Ich zitiere einen kleinen Ausschnitt. Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. Das jüdische Proletariat Palästinas muss Schulter an Schulter mit den arabischen Werktätigen den Kampf gegen ihren gemeinsamen Klassenfeind, den englischen Imperialismus und die mit ihm auf Leben und Tod verbundene jüdische Bourgeoisie führen. Also, wie man an diesen kurzen Zitaten schon hört, wird hier ein sehr klares Freund-Feind-Schema formuliert. Auf der einen Seite stand die zionistische Bourgeoisie und der zionistische Faschismus und auf der anderen der britische und der US-amerikanische Imperialismus, gemeinsam natürlich mit der zionistischen Bourgeoisie und dem zionistischen Faschismus, und auf der anderen Seite standen die arabischen Eingeborenen. Kurze Randbemerkung zu diesem Begriff, also das zeigt auch nochmal, dass diese pro-arabische Position nicht ganz von rassistischen Markierung frei ist. Also das ist eigentlich positiv gemeint, ja, von den arabischen Eingeborenen zu sprechen, denn es soll einen Unterschied markieren, das ist die Bevölkerung, die dort vor Ort zu sein hat, weil sie von dort kommt. Und die anderen sind die Fremden, die Zionisten, die Juden, das sind die Fremden. Aber auf der anderen Seite von Eingeborenen zu reden, machte die rote Fahne nur im Hinblick auf Menschen in der sogenannten dritten Welt. Also von deutschen Eingeborenen habe ich in der roten Fahne kein einziges Mal gelesen. Der Hauptfeind, der hinter allem stand, war nach Darstellung der roten Fahne 1929 die englischen Imperialisten, die Hintermänner des Zionismus. Und dann gibt es noch einen bemerkenswerten Unterschied im Zusammenhang mit den Imperialisten wird so von einer Interessensgleichheit zwischen Zionismus und britischem Imperialismus gesprochen. Im Fall der USA, bei der schon betont wird, auch dort gibt es sehr viele Zionisten, wird eher gesagt, die USA würden sich jetzt auf Seite des Zionismus stellen, weil es so mächtige jüdische Finanzmagnaten in den USA gäbe. Also hier hört man oder sieht man schon gewisse Topoi des späteren Anti-Amerikanismus. Der ist zu dieser Zeit in der roten Fahne noch nicht so stark gewesen. Die KPD machte das vor allen Dingen an dem kulturellen Einfluss der USA zu dieser Zeit fest. Und natürlich gibt es schon ein Hollywood-Kino und da wird dann von einer Amerikanisierung des deutschen Films gewarnt. Zur gleichen Zeit, als die Rote Fahne auch durchaus noch von einer Überfremdung selber warnte. Das glaube ich, macht auf eine andere Weise, darauf komme ich aber gleich noch, auf eine andere Weise nochmal deutlich, welche Rolle Nationalismus für die Linke gespielt hat in dieser Zeit. Ich will noch darauf hinweisen, in welchem Kontext dieser Artikel steht, wenn man sich diese Titelseite anguckt. Also es wird ganz zu Recht darauf hingewiesen, welche Bedrohung bereits zu dieser Zeit 1929 von der NSDAP ausgeht. Also Leitartikel ist Faschistenmorden in Berlin. Es wird davon berichtet, dass NSDAP-Mitglieder Arbeiter angegriffen haben und 4 ermordet haben. Da taucht das Wort Faschismus auf. Das zweite Mal taucht das Wort Faschismus auf unter dem Foto. Und ich gehe jetzt mal so diese Titelseite so durch, wie man normalerweise so eine Titelseite einer Zeitung liest. Ja, man liest erstmal die Headlines und dann liest man als nächstes, was steht unter den Bildern und guckt sich die Bilder an. Und unter dem Foto steht Stahlhelmlümmel? Nein, ein Mitglied der jüdisch-faschistischen Legion von Jerusalem. Und wenn man das dann im Kontext liest, dann kommt man zu der relativ simplen Aussage, der Zionismus ist letztlich nichts Besseres oder nichts anderes als der deutsche Faschismus. Und genau diese Aussage trifft die KPD auch Anfang der 30er Jahre in ihrer einzigen Erklärung zur sogenannten Judenfrage. Darin steht ganz explizit, wir bekämpfen den Zionismus genauso wie den deutschen Faschismus. Dieses Motiv, wird oft gesagt, wäre erst nach 1945 aufgekommen. Liest man immer wieder, dass antisemitische Positionen in Bezug auf den Nahostkonflikt erst nach der Staatsgründung Israels oder nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen wären. Und ich denke, ich habe gezeigt, dass das nicht so klar voneinander zu trennen ist in der Zeit bereits vor 1933. Also 1929 begrüßt die KPD bereits pogromartige Ausschreitungen. Nicht nur, dass sie den Antisemitismus in der arabischen Bevölkerung ignoriert, sondern sie begrüßt pogromartige Ausschreitungen und versucht sie als den Beginn einer arabischen Aufstandsbewegung zu feiern. So viel zum Zusammenhang von Nationalismus und Anti-Imperialismus. Das hat aber noch, der Nationalismus hat noch einen anderen Aspekt und das betrifft die Heimat der KPD, nämlich Deutschland oder die Haltung zum Deutschen Reich oder auch in allen anderen europäischen Ländern. Ich habe das unter der Überschrift jetzt versammelt, die nächsten Ausführungen unter der Zwischenüberschrift Nationalismus und Internationalismus in der Arbeiterbewegung vor und nach dem Ersten Weltkrieg. In ihrer berühmten Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie prägte Rosa Luxemburg die heute vorherrschende Sichtweise, inwiefern Nationalismus in der Linken ein Problem darstellt. Während des Ersten Weltkriegs, so Luxemburg, habe sich eine weltgeschichtliche Katastrophe ereignet, nämlich die Kapitulation der internationalen Sozialdemokratie. Und in dieser Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie zu dem Zeitpunkt gab es ja nur die SPD, zitierte Luxemburg seitenweise aus den Stellungnahmen führender Sozialdemokratinnen und Demokraten, sich einem drohenden Weltkrieg und dem Imperialismus entgegenzustellen, also unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und dieses Selbstverständnis war unmittelbar mit Kriegsbeginn verraten worden. Es sei deshalb, so Luxemburg, eine Lebensnotwendigkeit für den Sozialismus, eine neue Arbeiterinternationale zu schaffen. Und die kommunistische Nationale, so wäre auch Luxemburgs Hoffnung gewesen, erfüllte genau diese Funktion. Leider hat sie das nicht mehr erlebt. Luxemburg machte ihre Kritik vor allen Dingen an den jeweiligen Parteispitzen fest. Zitat aus Die Krise der Sozialdemokratie: Die feierliche Erklärung der Reichstagsfraktion beruft sich zur Begründung der Kreditbewilligung auf das sozialistische Prinzip, das Selbstbestimmungsrecht der Nation. Der erste Schritt der Selbstbestimmung der deutschen Nation in diesem Kriege war die Zwangsjacke des Belagerungszustands, in die man die Sozialdemokratie steckte. Eine größere Selbstverhöhnung einer Partei hat die Geschichte wohl kaum je gesehen. Also, für sie ist es vor allen Dingen ein Verrat der Parteispitzen. Für die Haltung, die die SPD zur Nation eingenommen hat, lassen sich bereits lange vor dem Ersten Weltkrieg allerdings Beispiele finden. 1904, also 10 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, führte August Bebel im Reichstag aus. Also das ist eine Reichstagsrede von 1904. Meine Herren, Sie können künftig keinen siegreichen Krieg ohne uns schlagen. Wenn Sie siegen, siegen Sie mit uns und nicht gegen uns. Ohne unsere Hilfe können Sie nicht mehr auskommen. Wir leben und kämpfen auf diesem Boden, um dieses unser Vaterland, unser Heimatland, das so gut unser Vaterland, vielleicht noch mehr als Ihr Vaterland ist. Und da gibt es dann laut Protokoll Zurufe bei den Sozialdemokraten, sehr wahr, sehr richtig. Dieses Vaterland so zu gestalten, dass es eine Freude ist, in demselben zu leben, auch für den Letzten unter uns. Ja, also die Position ist jetzt 1914 nicht ganz neu. Es ist genau diese Position, an die dann die führenden oder die Parteigrößen der SPD 1914 anknüpfen. Hugo Haase, um noch ein Beispiel aus dieser Diskussion zu nehmen, rechtfertigt die Zustimmung zu den Kriegskrediten mit diesem Zitat: Da machen wir wahr, was wir immer betont haben. Wir lassen in der Stunde der Gefahr unser eigenes Vaterland nicht im Stich. Lebhaftes Bravo, vermerkt das Protokoll. Wir fühlen uns dabei im Einklang mit der Internationale, die das Recht jedes Volkes auf nationale Selbstständigkeit und Selbstverteidigung jederzeit anerkannt hat. Da eben sehr richtig bei den Sozialdemokraten. Wie wir auch in Übereinstimmung mit ihr jeden Eroberungskrieg verurteilen. Wieder Zustimmung bei den Sozialdemokraten. Wir fordern, dass dem Kriege, sobald das Ziel der Sicherung erreicht ist und die Gegner zum Frieden geneigt sind, ein Ende gemacht wird durch einen Frieden, der die Freundschaft mit den Nachbarvölkern ermöglicht. Ich habe gesagt, keine ganz neue Position, denn auf das Selbstbestimmungsrecht der Nationen hatte sich die Zweite Internationale bereits 1896 in London verständigt. Karl Kautsky hatte 1897 in der Neuen Zeit geschrieben: Der proletarische Internationalismus bedeutet nicht Aufhebung der Nationen und des Denkens in nationalen Zusammenhängen, sondern die Freiheit und Gleichheit der Nationen. Und diese Position wurde vor dem Ersten Weltkrieg von wenigen kritisiert, aber durchaus von prominenten Mitgliedern, wie nämlich Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg schrieb 1908 in einer Artikelserie Nationalitätenfrage und Autonomie: Die Sozialdemokratie sei nicht zur Verwirklichung eines Selbstbestimmungsrechts der Nation berufen, sondern des Selbstbestimmungsrechts der arbeitenden Klasse, der ausgebeuteten, unterdrückten Klasse, des Proletariats. Die Formel vom Selbstbestimmungsrecht der Nation enthalte, so Luxemburg, weiter nichts, was spezifisch mit Sozialismus oder Arbeiterpolitik verbunden wäre, sondern sei bereits auf den ersten Blick eine Umschreibung der alten Losung im bürgerlichen Nationalismus aller Länder und aller Zeiten. Solche Einwände blieben wirkungslos. Aus der berühmten Formulierung von Marx und Engels aus dem Kommunistischen Manifest machten Nikolai Bukharin und Jewgeni Preobrajenski 1920, dass das Proletariat sein Vaterland erst erobern müsse. In ihrem Grundlagentext ABC des Kommunismus, das war tatsächlich, wo dann neue KPD-Mitglieder auch verteilt, und es erschien 1920 auf Deutsch, hieß es dann weiter: Dann erst ist das Proletariat verpflichtet, sein Vaterland zu verteidigen, denn dann wird es seine eigene Macht und seine eigene Sache verteidigen, nicht aber die Macht seiner Feinde und die räuberische Politik seiner Unterdrücker. Und genau in diesem Jahr gab es zum Beispiel in Hamburg einen relativ starken Flügel von Nationalbolschewisten innerhalb der KPD. Die wurden dann nach kurzer Zeit aus der Partei gedrängt. Allerdings war die Kritik nicht, dass sie auf die nationale Befreiung setzten, sondern in der Roten Fahne setzte sich August Thalheimer mit ihnen ausführlich auseinander und er schrieb, die nationale Befreiung ist die notwendige Folge der sozialen Befreiung. Also das war nicht der Kritikpunkt an den Nationalbolschewisten. Sondern die besondere Pointe von Thalheimers Kritik bestand gerade darin, den Nationalbolschewisten vorzuwerfen, dass sie es seien, die den nationalen Interessen nicht berücksichtigen würden oder verraten würden. Denn wenn die Nationalbolschewisten auf den gemeinsamen Kampf mit der Bourgeoisie setzten und damit mit Vertretern des Kapitals zusammengingen, so die Rote Fahne in einem anderen Artikel, ignorierten sie, dass, Zitat, dem Kapitalismus Nationalität völlig gleichgültig sei. Also, das ist die Position 1920. 1923 ging die KPD ganz offensiv und ganz explizit auf rechtsextreme und nationalistische Gruppierungen und Parteien zu. Das ging auf den längeren Plan zurück, dass in diesem Jahr die Revolution in Deutschland erfolgen sollte und dann als Kettenreaktion darauf die Weltrevolution. Und darauf setzte die Komintern im Grunde genommen seit 1917. Und für diese Revolution wollte die KPD eine breite Basis. Und um diese breite Basis in der deutschen Bevölkerung zu kriegen, angelte die KPD auch im Milieu ihrer bisherigen Todfeinde. Ganz öffentlich setzten sich KPD-Vertreterinnen und Vertreter mit Nationalsozialisten auseinander. Und in einer öffentlich geführten Diskussion mit dem Nationalsozialisten Ernst Graf von Revelow verwahrte sich Paul Fröhlich, eines der ersten Mitglieder der KPD, gegen den Vorwurf, die KPD sei vehement antideutsch, antinational. Glauben wir, das habe ich auch. Nee, noch nicht. Also, Paul Fröhlich weiter. Wir waren Kriegsgegner, nicht weil wir antideutsch gewesen wären, sondern weil der Krieg nur kapitalistischen Interessen diente. Ein deutscher Sieg die Arbeiterklasse schlimmer noch gestellt hatte als vorher. Wir leugneten, dass es sich um nationale Interessen handelte, aber wir leugneten nicht die Notwendigkeit nationaler Verteidigung dort, wo sie auf der Tagesordnung steht. Und dieser Kurs der KPD wird in der Forschung heute als Schlagitterkurs bezeichnet. Das bezieht sich auf eine Lobrede auf den Faschisten Albert Leo Schlagitter. Diese Lobrede hat Karl Radek gehalten. Karl Radek war der Kominternvertreter in Deutschland. Und in seiner Lobrede musste er sich damit auseinandersetzen, dass sich Schlagitter 1920 an einem Überfall auf Ruharbeiter beteiligt hatte. Aber Radek argumentierte für Schlagitter mit dem Argument, dieser habe stets geglaubt, dem deutschen Volke zu dienen. Die Rede wurde in der Roten Fahne auf der Titelseite abgedruckt unter der Überschrift Wanderer ins Nichts. Und das war auch genau Radeks Argumentation. Diese Leute wollten eigentlich ihrer Nation dienen und deswegen wären sie quasi auf dem Irrweg und würden dann versehentlich bei den völkischen und nationalistischen Gruppierungen landen. Anders als seine Vorrednerin Clara Zetkin, die bei dieser Zusammenkunft davor warnte, dass Arbeiterinnen und Arbeiter für faschistische Positionen anfällig sein könnten, sah Radek auf dieser Tagung der Komintern in dem aufkommenden Faschismus nicht nur eine Gefahr, sondern zugleich eine Chance. Er gab sich noch einmal ganz überzeugt, dass, Zitat, die große Mehrheit der national empfindenden Massen nicht in das Lager des Kapitals, sondern in das Lager der Arbeit gehört. Die ganze Politik ist gescheitert, der Schlagitterkurs wurde nach 2,5 Monaten beendet und die Revolution wurde im Oktober kurzfristig abgeblasen. Die einzigen, die das nicht erfahren haben, waren ein paar Genossinnen und Genossen aus Hamburg, die sich mehrere Tage Scharmützel mit der Polizei lieferten. Aber die Sympathie für Schlagitter blieb in der KPD ungebrochen. Also Ende der 20er Jahre mit dem Argument, der sei von seinen eigenen Leuten verraten worden. Und genauso treu blieb sich die KPD in dem Glauben, dass man als Kommunist und Kommunistin immer für die Nation kämpfe. Verkörpert wurde diese Position seit 1925 durch den neuen Parteivorsitzenden Ernst Thälmann, der nicht nur als Sohn seiner Klasse überzeugend auftreten konnte, sondern auch als Sohn seines Volkes gut durchgehen konnte. Und von Themen gibt es unendlich viele Zitate, aber gleich im Frühjahr 1925, also noch bevor er Vorsitzender wird, sagt er auf einer Wahlveranstaltung: Die KPD ist die einzige Partei, die das Recht hat, vom Schutze der Nation zu reden. Die 90% der Werktätigen, sie verkörpern die Nation und wir kämpfen für ihre Interessen. Und vor diesem Hintergrund überrascht es dann vielleicht nicht mehr, dass die KPD 1930 ihre Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes verabschiedete. Dieses Programm war ganz ausdrücklich, das merkte man schon, wenn man den Anfang las, den ich hier auch abgetippt habe, das war von Anfang an eine Auseinandersetzung mit der NSDAP und versuchte dem ungeheuren Wahlerfolg der NSDAP etwas entgegenzusetzen. Auch hier war die Argumentation der KPD nicht nur, dass die NSDAP keine sozialistische Arbeiterpartei war, wie sie mit ihrem Namen behauptete, sondern auch, dass sie keine nationale Partei sei. Die einzige nationale Partei sei vielmehr die KPD. Die Faschisten, in Klammern Nationalsozialisten, behaupten, sie seien eine nationale, eine sozialistische und eine Arbeiterpartei. Wir erwidern darauf, dass sie eine volks- und arbeiterfeindliche, eine antisozialistische, eine Partei der äußersten Rechten, der Ausbeutung und Versklavung der Werktätigen sind. Einerseits erklärte die KPD in diesem Programm, es reiche nicht aus, die Macht des Auslandskapitals zu brechen, um das deutsche Volk zu befreien. Vielmehr müsse die Herrschaft der eigenen Bourgeoisie im eigenen Lande gleichzeitig gestürzt werden. Und andererseits richtet das Programm sich gegen den fortgesetzten Hoch- und Landesverrat an den Lebensinteressen der arbeitenden Massen Deutschlands. Auch das war jetzt eben ein Zitat. Und obwohl das an eine Vorgeschichte angeknüpft hat, dieses Parteiprogramm, hat es trotzdem zu dieser Zeit, als es dann veröffentlicht wurde, Aufsehen erregt. Und zwar sowohl links als auch rechts, also die Tageszeitung der SPD, der Vorwärts, titelte: Die KPD wird nationalistischer als Hitler. Und im Völkischen Beobachter kommentierte Alfred Rosenberg, Chefideologe der NSDAP: Die KPD stiehlt die Losung des Nationalsozialismus. Die KPD dagegen verwies darauf, dass sie schon immer das gesagt hätte, was sie jetzt wieder sagt. 1932 erinnerte die Rote Fahne noch einmal daran, dass die KPD 1923 an der Ruhr den nationalen Befreiungskampf geführt hatte. Okay, das ist die deprimierende Schilderung zum Thema Nationalismus vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt werde ich noch ein paar Hoffnungsschimmer versuchen an die Wand zu werfen. Denn es gibt ein paar wirklich lesenswerte Kritiken an diesen Positionen. Also auf Rosa Luxemburg habe ich bereits verwiesen. Ich werde nochmal auf Rosa Luxemburg zurückkommen. Aber ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, obwohl die Quellen leicht zugänglich sind. Während des Ersten Weltkriegs gründete sich in Berlin eine kleine Splittergruppe mit dem Namen Antinationale Sozialistenpartei Gruppe Deutschland. Das Gründungsmanifest, das die Gruppierung 1918 in Franz Pfemfers Zeitschrift Die Aktion, Wochenschrift für Politik, Literatur, Kunst veröffentlichte, unterschrieben außer Pfemfert 6 Schriftsteller. Der heutzutage bekannteste unter ihnen war Karl Zuckmayer. Ihr Manifest richtete die ASP an das werktätige Volk deutscher Sprache und formulierte eine Einheit zwischen allen Menschen, die unter dem Krieg gelitten haben. Und das ist die Sprechweise. Wir wurden zerrissen, als man unser Paris, unser London, unser Warschau ausgiebig mit Bomben zerstörte. Wir sind die Vergewaltigten gewesen in Brest-Litovsk und in Bukarest. Immer wir, wir Volk, in allen Sprachen wehschreiend, doch stets und immer nur wir. In Veröffentlichungen zum Linkskommunismus ist zu lesen, dass die ASP 1918-19 in der KPD aufgegangen sei, aber nachweisbar ist das nur für Franz Pfemfert, der auf dem Gründungsparteitag der KPD und bis 1920 ihr Mitglied war. Dann ist er ausgetreten, verstand sich als Rätekommunist und wollte keine klassische Parteiarbeit mehr machen. Er gehört aber seitdem zu den schärfsten Kritikern, also linken Kritikern der KPD. Und das Bemerkenswerte an Pfemferts Position ist, so ähnlich wie bei Luxemburg, dass sich diese antinationale Kritik nicht erst in Reaktion auf den Ersten Weltkrieg ergab. Schon ein Jahr zuvor, 1913, schrieb er in der Aktion unter der Überschrift Die nationale Sozialdemokratie: Die Sozialdemokratie ist stolz auf ihren Internationalismus. In Wahrheit handelt es sich nicht darum, international zu sein, sondern antinational. In Wahrheit ist der Internationalismus Humbug, Schwindel, Phrase. Und es sind nur feige Ausflüchte, wenn man zwischen Nationalismus und Chauvinismus einen Unterschied feststellen möchte. Und diese Kritik hat Pfemfert in seiner Zeitschrift Die Aktion immer wieder wiederholt, hatte ja auch genügend Anlässe dafür, bis zu der letzten Ausgabe 1932. Und 1932 zog er dann nochmal eine Linie von der SPD über die KPD zur NSDAP, zitierte einen Haufen Verlautbarungen aus den Jahren der Weimarer Republik, also Verlautbarungen der KPD, und kommentierte dann, und das macht seine Position vielleicht am besten deutlich, und das nennt sich internationale revolutionäre Partei und das soll dem Nationalismus im Proletariat entgegenwirken. Also was daran bemerkenswert ist, ist, dass er ganz anders, als es die vorherrschende Sicht war, den Nationalismus nicht auf Beeinflussung der herrschenden Klasse zurückgeführt hat, sondern davon ausgegangen ist, es existiert bereits ein Nationalismus und dem muss man entgegenwirken. Da sehe ich übrigens auch die große Parallele zu Rosa Luxemburg. Und Rosa Luxemburg hat Franz Pfemfert verehrt. Das wird an vielen Artikeln deutlich. Und weil er sich in diese Tradition von Rosa Luxemburg stellte, und Rosa Luxemburg hat ihre Position dazu ja in mehreren Texten veröffentlicht, hat sich Pfemfert auch, obwohl er die KPD verlassen hat, immer als ein Repräsentant der eigentlichen KPD gesehen. Also hätte etwas lax sagen können, nicht ich habe die Partei verlassen, sondern die Partei hat mich verlassen. Während des Ersten Weltkriegs radikalisierte Rosa Luxemburg nochmal ihre Kritik am Nationalismus von links. In einem Fragment mit der Überschrift Krieg, nationale Frage und Revolution schrieb sie 1918, der Gedanke des Klassenkampfes kapituliere derzeit vor dem nationalen Gedanken. Der Nationalismus ist augenblicklich Trumpf. Von allen Seiten melden sich Nationen und Nationchen mit ihren Rechten auf Staatenbildung an. Und in einem anderen Text, der heutzutage berühmt geworden ist, nämlich der Text zur russischen Revolution, warnte sie mit Blick auf die russischen Bolschewiki, dass, Zitat, die Phrase von der Selbstbestimmung und die ganze nationale Bewegung gegenwärtig die größte Gefahr für den internationalen Sozialismus bildet. Durch die dröhnende nationalistische Phraseologie hätten die Bolschewiki das Proletariat verwirrt und der Demagogie der bürgerlichen Klassen ausgeliefert. Franz Pfemfert ist auch nicht nur zu loben dafür, dass er den Nationalismus von links von Anfang an scharf kritisiert hat, sondern Franz Pfemfert gehört auch zu denjenigen, die relativ früh den Antisemitismus in der Linken angesprochen und kritisiert haben. Auf Franz Pfemfert geht das zurück, dass man heute von einem der bekanntesten Zitate aus der Weimarer Republik weiß, nämlich eine Argumentation, die Ruth Fischer vor völkischen Studierenden 1923 während dieses Schlagiterkurses gebrauchte. Also ich gehe davon aus, dass das Zitat schon mal irgendwo gelesen oder gehört wurde. Die zentrale Argumentation von Ruth Fischer war: Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren. Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Recht so, trete die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Also man merkt diesem Zitat an, dass sie auf Zurufe aus dem Publikum reagiert. Sie steht ja auch vor rechten Nationalisten, vor Studierenden. Und Franz Pfemfert, die KPD-Vorsitzende war. Ja, sie wurde ein Jahr später Vorsitzende, aber sie war gerade junges Mitglied in der KPD-Zentrale, also im späteren Zentralkomitee geworden. Und das war die ganz offizielle Politik. Und diese Karikatur hier hinter mir, Hakenkreuzparade vor Hakennasen, ist anders als Ruth Fischers Argumentation in den offiziellen in der offiziellen Parteipresse erschienen. Also im gleichen Jahr 1923 brachte die Rote Fahne eine Sonderausgabe heraus, Deutschlands Weg, und da findet sich diese Karikatur. Und ich gehe mal davon aus, dass das alle Leute wissen, weil ich schon so oft darüber Vorträge gehalten habe und so viele Artikel dazu veröffentlicht habe. Die besondere Pointe dieser Karikatur wird Ende der 20er Jahre von der KPD wieder aufgenommen im Kampf gegen die NSDAP, nämlich die Behauptung, nicht nur, dass man selber die eigentlich nationale Partei sei und die anderen seien nicht die nationalen, sondern die wären irgendwie kapitalistisch und damit auch volksverräterisch, sondern der besondere Clou bestand auch darin zu sagen, das sind auch keine richtigen Antisemiten, denn sie werden nicht nur vom Kapital finanziert, sondern sie werden auch vom jüdischen Kapital finanziert. Jüdisches Kapital war für die KPD zur Zeit der Weimarer Republik ein völlig unproblematischer Begriff. Und diese Karikatur zeigt es bereits 1923. Also es wird hier eine Verbindung hergestellt, die auch im Deutschen so schön inniglich klingt. Hakenkreuz und Hakennasen, ja, die gehören auf eine besondere Weise zusammen. Und man sieht hier in klassischer Manier von antisemitischen Karikaturen zwei Juden, zwei reiche Juden, und die Behauptung ist, die hätten die Faschisten unterstützt, die da den Aufmarsch machen, und deswegen stehen sie auch begeistert am Rand und gucken zu. Und die allerletzte Überschrift, die ich zu diesem Themenkomplex in der Roten Fahne gefunden habe, lautete ganz schlicht, Zitat, Nazis für jüdisches Kapital. Das war eine Überschrift von 1932, also 9 Jahre später. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine, das sind nicht unbedingt Artikel, die immer auf der ersten Seite stehen, aber das war von der Sonderausgabe auf Seite 3. Und das war der, mit dieser Sonderausgabe versuchte die KPD auch nochmal im rechten Milieu zu fischen und denen zu sagen, na, aber ihr werdet doch von euren eigenen Gruppierungen und Parteien verraten. Aber zurück zu dem Ruth Fischer Zitat. Ich habe gesagt, das geht zurück auf Franz Pfemfert, der stand nämlich zu der Zeit im Publikum. Der ist nochmal zu einer KPD-Veranstaltung gegangen und wollte wissen, was da los ist. Und hat dann Ruth Fischers Rede in Auszügen festgehalten und dann in der Aktion publiziert. Und seine Überschrift war die schwarz-weiß-rote Pest im ehemaligen Spartakusbund. Also Spartakusbund als der alte Name der KPD oder des Flügels innerhalb der SPD, die, aus der später die KPD hervorgegangen ist. Und schwarz-weiß-rot eben die Erinnerung an, das sind die alten reaktionären Ansichten aus dem Kaiserreich. Für Pfemfert war also die antisemitische Argumentation ein Symptom für die Rückkehr zum alten Nationalismus aus dem Deutschen Kaiserreich. Das so Stellungnahmen von links. Im gleichen Jahr, im November 1923, also kurz nachdem die KPD ihre Revolution abgeblasen hatte, versuchten Adolf Hitler und einige Verbündete einen Putsch in München, der scheiterte. Aber die nationalistische Stimmung und auch antisemitische Stimmung machte sich noch in einer anderen, in einem anderen Ereignis Luft, nämlich in einem 2-3 Tage währenden Pogrom im Berliner Scheunenviertel. Nach Agenturmeldungen aus der Zeit sollen sich daran rund 30.000 Menschen beteiligt haben. Ich habe lange Zeit, dass, wenn ich es mir vorstellen sollte, immer mit den Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er Jahre so imaginiert, dann wäre ich auch schon auf mehrere tausend Menschen gekommen. Aber Agenturmeldungen zu der Zeit meldeten, 30.000 Menschen wären daran beteiligt. Es ist also eher ein Wunder, dass niemand zu Tode kam, aber es wurden Jüdinnen und Juden, die man als solche erkennen konnte, auf der Straße verprügelt, es wurden Geschäfte überfallen, es wurde in Wohnungen eingebrochen, und die Polizei reagierte erst spät und sehr verhalten. Die KPD hat übrigens dazu eine kurze Erklärung Anfang 1924 veröffentlicht und hat gesagt, ja, Pogrome, das verurteilen wir, das lehnen wir ab. Völlig klar, und in der gleichen Erklärung geschrieben, ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht als Verteidiger des jüdischen Kapitalismus erscheinen, wenn wir uns für die Leute im Scheunenviertel einsetzen. Und Ende der 20er Jahre gab es noch einen bekannten Kritiker der Versuche, gegen den Faschismus mit dessen Waffen zu operieren, was man ja in dieser Karikatur auch schon sieht, um zu dieser Zeit die Wählerinnen und Wähler der NSDAP zu gewinnen, und das war Leo Trotzki, der sich auch gegen das neue Schlagwort der Volksrevolution aussprach. Also 1931 sagte die KPD, wir propagieren in Zukunft die Volksrevolution, um die Massen hinter uns zu kriegen. In einem Text, mit der Überschrift gegen den Nationalkommunismus schrieb Trotzki 1931: Unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Deutschland verwischt die Losung einer Volksrevolution die ideologische Demarkation zwischen Marxismus und Faschismus und versöhnt Teile der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums mit der faschistischen Ideologie, da sie ihnen gestattet zu glauben, dass sie keine Wahl treffen müssen, wenn es doch in beiden Lagern um eine Volksrevolution geht. Trotzki hatte natürlich wenig Einfluss auf die Politik der KPD zu dieser Zeit, er befand sich schon im Exil und galt als der große böse Andere im Kontrast zu Stalin. Und 1932 formulierte dann das Zentralorgan der KPD, ich weiß nicht, ob man es eben sehen konnte, also die rote Fahne hatte immer im Kopf der Zeitung stehen, dass diese Zeitung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gegründet worden war, und Rosa Luxemburg blieb bis zum Ende der KPD 1933 die große Ikone der Revolution. Und trotzdem gab es in einem Punkt Kritik an ihr, und diese Kritik wurde auch öffentlich gemacht. Unter der Überschrift Lenin gegen Rosa Fehler führte die rote Fahne aus zu denen, die gegen die bolschewistische Auffassung in der nationalen Frage kämpfte, gehörte auch Rosa Luxemburg. Durch ihre mechanische und abstrakte Auffassung in der nationalen Frage habe sich Luxemburg praktisch an die Seite der großrussischen Imperialisten, die das kleine Polen national unterdrückten, gestellt. Und bemerkenswert ist vielleicht auch, dass Luxemburgs Kritik nicht einmal ihren Biografen Paul Fröhlich beeinflusst hat. Paul Fröhlich hat in der zweiten Hälfte der 30er Jahre seine berühmte Biografie Rosa Luxemburgs geschrieben, Rosa Luxemburg, Gedanke und Tat. Und darin hielt Fröhlich nochmal fest: In einem Punkte scheint uns Rosa Luxemburg durchaus fehlzugehen in ihrem temperamentvollen Angriff auf die Losung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Und jetzt können wir gerne darüber diskutieren, ob die Ernst-Busch-Version vom Roten Wedding wirklich eine Abweichung der Parteilinie gewesen ist. Herzlichen Dank für das Interesse.